1. Elihu began der Orphin Ernu zu sprechen. 2. Holtz du es verrecht, wenn du den gerechtig keet vor Gott als solche bezeichnest. 3. Und fragst, welchen Nutzen sie dir bringt, indem du meinst, was hilft es mir mehr, als wenn ich sündige. 4. Ich werde dir und deinen Freunden darauf ein Antwort geben. 5. Blicke zum Himmel und betracht die Wolken, die hoch über dir schweben. 6. Wenn du sündigst, was kannst du im damit antun, und selbst wenn dein Übertretungen zahlreich sind, welchen Schaden fügst du im zu? 7. Wenn du gerecht bist, was gibst du im dann, oder was empfangt er überhaupt aus deiner Hand? 8. Dein Fehlverhalten betrifft einen Menschen wie dich selbst, und dein gerechtig Keet wirkt sich auf andere Menschen aus 9. Die Menschen schreien oft wegen der Weilen unterdrucken und klagen über die Mark der Machtigen. 10. Doch niemand fragt, wo ist Gott, mein Skopfer, der uns in der Nacht Lobgesang schenkt. 11. Der uns mehr lehrt als die Tier des Felds und die Vogel des Himmels und uns Weisheit verleiht. 12. Wenn sie dann schreien, finden sie kein Erhorung bei ihm, obwohl sie sich über den Hochmut der Bösen beklagen. 13. Gott erhört tatsächlich kein Lehren klagen und der Allmächtige schenkt ihnen kein Beichtum. 14. Dies gilt umso mehr, die du behauptest, in nicht zu sehen, obwohl dein Rechtsstreit vor ihm liegt und du auf seine Entscheidung wartest. 15. Und nun, weil sein Zorn bisher nicht gestraft hat, schließt du daraus, dass er von der Übertretung überhaupt nichts gewusst haben soll. 16. Hiob offnet jedoch seinen Mann zu in Holtzlosem geriet und spricht one einzig Wort.